von Johannes Grotzky. Im rumänischen Siebenbürgen, dem Zentrum des jüngsten Konfliktes, bestimmt eine historische Dimension die Auseinandersetzung, auch wenn deren aktueller Anlass auf tagespolitische Entwicklungen zurückgeführt wird. Natürlich klagen die Ungarn zu Recht darüber, dass die provisorische Regierung in Bukarest nur unzureichend gegen die ererbten Missstände der diktatorischen Minderheitenpolitik angeht. Was Ceausescu gezielt betrieben hat, nämlich die versuchte Assimilierung der ungarischen Minderheit, wird nun im freien Spiel der Kräfte einer radikal gesonnenen rumänischen Gruppierung überlassen. Bukarest muss sich diesen Vorwurf anhören, der mit folgenschweren Indizien zu belegen ist. Per Regierungsbeschluss dürfen die Ungarn in Rumänien nicht eigene Geschichtsbücher benutzen, die nachweisen, dass in Siebenbürgen im 9. Jahrhundert Magyaren gesiedelt hatten, zu einer Zeit also, als von der rumänischen Nation noch keine Rede sein konnte. Bücher, Zeitungen, ja sogar Post aus Ungarn erreichen ihre Adressaten im Nachbarland Rumänien häufig deshalb nicht, weil immer noch der Hebel der Zensur wirkt. Die Ungarn wiederum sind auf Abgrenzung anderer Art bedacht, fordern einen autonomen Status, um sich in dessen Schutz ein Eigenleben zu sichern, das zwangsläufig auf den Bestand eines nationalrumänischen Staates desintegrierend wirken muss. Dem Konflikt liegt aber eben jener historische Streit um die, leger ausgedrückt, ungarischen Ostgebiete zugrunde, der in ähnlicher Form auch zwischen Deutschland und Polen hätte aufkommen können, wenn nicht die meisten Deutschen ihre damalige Heimat verlassen hätten. In Rumänien jedoch leben weiterhin vermutlich sogar mehr als 2 Millionen Ungarn, fast 10% der rumänischen Gesamtbevölkerung. Ein Bestand, der weder durch Integration noch durch Assimilierung einem rumänischen nationalstaatlichen Denken untergeordnet werden kann. Hier liegt der künftige Sprengstoff, unabhängig von allen aktuellen Versuchen, eine scheinbare Lösung zu finden. Denn die Motivation für die ungarische Identität wird nicht zuletzt aus dem eigenen Mutterland gespeist, das seinerseits nun sogar die Vereinten Nationen in diesem Konflikt zu Hilfe gerufen hat. Die Euphorie über Systemwandel und Reform auf dem Balkan wird allmählich der Besorgnis über nationale Rivalitäten weichen. Halbierung der Bundeswehr, Grundwehrdienst nur noch 12 Monate, Kürzung des Wehretats um 5 Milliarden Mark. In Bonn legte heute die vom SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine geleitete Kommission Fortschritt 90 einen 12-Punkte-Abrüstungskatalog vor. Im Falle eines SPD-Wahlsieges im Dezember Bestandteil des Regierungsprogramms. Die Positionen sind weitreichend. Ein vereintes Deutschland darf nach Willen der SPD nicht Mitglied der NATO sein, so wie diese jetzt besteht. Alle Atom- und chemischen Waffen sollten von deutschem Boden abgezogen werden. Die deutsche Einigung müsse von Anfang an mit der Schaffung eines neuen europäischen Sicherheitssystems verkoppelt werden. Zum Abrüstungskatalog der SPD ein Kommentar von Hans Linketscher. In der Politik leidet oft die Klarheit der Sprache. Und so sind die von der SPD heute vorgelegten Regierungsprogrammpunkte nicht wie angekündigt Forderungen, sondern reine Wahlversprechen. Da wimmelt es in den 12 veröffentlichten Punkten nur so von Hilfsverben wie »Wir werden« und »Wir wollen«. Im Grunde genommen handelt es sich bei dem genannten Papier um ein lieblos, anreißerisch, auf die Gutgläubigkeit der Wähler gerichtetes und gemachtes Konzept, das sozialdemokratische Glückseligkeit verheißt. Man brauchte sich nur die Reden sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter aus einer der letzten Verteidigungsdebatten im Bundestag anzuhören und schon hätte man alles beisammen. Doch sie enthalten meines Erachtens nach ehrlichere Konzeptionen und vor allem politische Forderungen und keine reinen Wahlversprechen. Wenn zum Beispiel unter Punkt 1 gesagt wird, Zitat, wir werden Rüstungsprogramme wie Jäger 90 und andere Großwaffensysteme stoppen, Zitat Ende, dann zeugt das weder von Mut noch Einfallsreichtum, denn der Jäger 90 ist bereits politisch so gut wie beerdigt. Und zwar durch öffentlichen Druck von CDU und CSU und der FDP. Das zweite Versprechen, das die Beendigung der militärischen Tiefflüge verheißt, kann eine Oppositionspartei leicht abgeben. Doch in der Regierungsverantwortung würde sie die Einlösung so lange verweigern müssen, solange nicht geeignete Simulatoren, mit denen Kampfflieger realitätsnah üben können, vorhanden sind. Und was die Lieferung von Kriegswaffen, Rüstungsgütern in Entwicklungsländer, in Spannungsgebiete und an menschenrechtsverletzende Diktaturen anbelangt, sollten sich die Autoren dieses Papiers besser an ihre eigene Geschichte erinnern, statt auf das Kurzzeitgedächtnis gutgläubiger Wähler zu bauen. Denn es war schließlich die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt, die gegen den Widerstand manches wackeren linken SPD-Bundestagsabgeordneten Ende April 1982 politische Grundsätze für den Rüstungsexport durchpaukte, die Waffenlieferungen auch an Nicht-NATO-Staaten eher erleichterte als erschwerte. Doch Sündenfälle wie dieser werden oft verdrängt und mit dem Hinweis auf andere oder auf geänderte politische Verhältnisse entschuldigt. Selbstverständlich hat sich in den letzten 8 Jahren sehr viel verändert. Nicht zuletzt dank der Entspannungs- und Abrüstungsbereitschaft von Michail Gorbatschow. Aber unser militärisches Sicherheitssystem kann aufgrund der bisherigen Sicherheitslage nicht einfach mit einem Federstrich beseitigt oder dezimiert werden. Ferner, wenn die SPD in Punkt 8 davon spricht, dass Truppenverringerungen vordringlich in strukturstarken Regionen erfolgen sollen, um die Arbeitslosigkeit in strukturschwachen Regionen nicht noch weiter zu erhöhen, dann klingt das gut. Abgesehen davon, dass es militärischer Unsinn ist, macht es volkswirtschaftlich auch nicht so recht Sinn. Denn was ist, wenn in weiteren Abrüstungsverhandlungen eine Schrumpfung der vorhandenen militärischen Präsenz erreicht werden kann? Den Autoren geht das Versprechen leicht von den Lippen, aus dem ersten von der SPD verantworteten Verteidigungshaushalt mindestens 5 Milliarden Mark herauszuschneiden. Das hört sich gut an, aber so leicht ist auch das nicht zu machen. Böswillige Kritiker könnten der SPD entgegenhalten, die größten Rüstungsvorhaben in der Geschichte der Bundesrepublik seien in ihrer Regierungszeit beschlossen worden und die Bundeswehr habe erst in der Zeit der sozialliberalen Koalition den Personalstand erreicht, von dem man jetzt mühsam herunterzukommen versucht. Mitunter sollten sich die Sozialdemokraten an ihre Glaubwürdigkeit erinnern, weil ihre Ziele eigentlich nur daran zu messen sind. Felipe González kann für sich die Ehre verbuchen, der erste europäische Regierungschef zu sein, mit dem Bundeskanzler Kohl nach der DDR-Wahl zu einem Meinungsaustausch zusammenkam. So geschehen gestern und heute in Konstanz am Bodensee. Und, wie anders nicht zu erwarten, die deutsche Frage stand im Mittelpunkt. Er gehe davon aus, so ließ Kohl González wissen, dass bis zum Beginn des europäischen Binnenmarktes 1993 die deutsche Einheit vollzogen sei. Dem Platz des sowjetischen Außenministers Eduard Shevardnadze. Im Anschluss an die Konferenz der Außenminister des Warschauer Paktes in Prag ist im vielstimmigen internationalen Geschnatter möglicherweise untergegangen. Konfrontiert mit der Zustimmung Prags, Budapest und Warschaus zu einer Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands in der NATO, sagte Shevardnadze, aus sowjetischer Sicht sei das ausgeschlossen, aber, so fügte er hinzu, man müsse weiter darüber reden. Kündigt sich da eine sowjetische Wende in der Wende der Wende an? Man muss es so kompliziert sagen, denn die sowjetische Position zum deutschen Vereinigungsprozess ist bisher nicht schnörkellos klar. Klar ist seit dem Besuch von Ministerpräsident Hans Motrow am 30. Januar und der Blitzvisite des Bonner Kanzlers Helmut Kohl am 10. Februar in Moskau nur das eine, dass die Deutschen das Recht auf Einheit hätten. Doch seither hat es in der sowjetischen Politik Akzentverschiebungen gegeben. In dem sehr klaren Wort Michail Gorbatschow an den Kanzler war noch die Rede davon gewesen, dass es Sache der Deutschen sei, Schritte und Tempo der Einheit zu bestimmen, ebenso wie die staatliche Form des vereinten Deutschlands. Einschränkungen ließ Gorbatschow nur insoweit erkennen, als er an die Interessen der Nachbarn erinnerte, an die europäische Einbettung der Einigung. Das Wort NATO fiel überhaupt nicht und auch nicht das der Neutralität. Eine Woche später indessen schob das sowjetische Außenministerium eine Erklärung nach, die schon stärkere außenpolitische Betonungen enthielt und eine Vorliebe für ein neutrales Deutschland zu erkennen gab und auch eine Absage an eine NATO-Mitgliedschaft. Nach Gerüchten in Moskau zu schließen, hat es in der Folge wohl auch telefonische Kontakte zwischen Gorbatschow und dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand und dem amerikanischen Präsidenten gegeben. Folge davon war, dass sich nun auch stärkere Parteinahme und Positionsfestlegungen im gleichsam innerdeutschen Prozess beobachten ließen. Nun war das Tempo der Einigung schon nicht mehr nur Sache der Deutschen. Dazu trug dann auch noch bei, dass der DDR-Ministerpräsident Motrow zusammen mit Ministern der Tafelrunde in Moskau erschien und die Kremlführung nachgerade drängte, sich ihnen politisch einzumischen. Resultat? Moskau versprach, sich erstens gegen den Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes zu wenden und zweitens sich im Rahmen der internationalen Verhandlungen dafür einzusetzen, dass die von den Sowjets geschaffene wirtschaftliche Nachkriegsordnung in der DDR bewahrt bliebe. Der Konflikt zwischen dem mächtigen Staatspräsident Gorbatschow und der Sowjetrepublik Litauen, die sich von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken lossagte, ist zu einem Nervenkrieg ausgeartet. Das litauische Parlament beschuldigt die Sowjetunion, sie bereite den Einsatz von Gewalt gegen die Baltische Republik vor, weil sie sich Gorbatschows Maßnahmen widersetzt. Mit einem dramatischen Appell wandte sich das Parlament in der Hauptstadt Vilnius an die Staaten der Welt. Litauen hatte sich am 11. März für unabhängig erklärt. Die sowjetische Führung hat im Einklang mit dem Kongress der Volksdeputierten diese Unabhängigkeitserklärung für ungültig erklärt und die Grenztruppen des KGB, Staatssicherheitsdienstes, an den Grenzen Litauens alarmiert. Die Lage in Litauens Hauptstadt Vilnius hat Hans-Peter Riese beobachtet. Wir brauchen Hilfe und wir haben darum gebeten, sagte Parlamentspräsident Vytautas Landsbergis am Abend vor der internationalen Presse, die sich zahlreich in Vilnius versammelt hat. In dem Appell wird dazu aufgerufen, durch Proteste zu verhindern, dass gegen litauische Bürger Gewalt angewendet wird. Im Parlament war zuvor der Antrag gescheitert, in den Text die Formulierung militärische Gewalt und sogar militärische Gewalt der Sowjetunion aufzunehmen. Hintergrund dieses Appells ist die bevorstehende Fahndung der sowjetischen Militärpolizei nach litauischen Deserteuren, deren Zahl mittlerweile mit über 300 angegeben wird. Es ist mehr als zweifelhaft, dass die litauische Regierung die jungen Männer vor dem Zugriff der militärischen Gewalt Moskaus wirklich schützen kann. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat den Vorsitzenden des litauischen Parlaments, Landsbergis, gestern Abend um Auskunft darüber gebeten, ob in Litauen sogenannte Freiwilligenverbände aufgestellt würden. Tatsächlich können sich bei der Bewegung Sąjūdis Männer in Listen eintragen und sich für eine Art Bürgerwehr zur Verteidigung der litauischen Souveränität melden. Landsbergis hat nach Auskunft in Vilnius gestern Abend auf die Bitte Gorbatschows reagiert. Ein Text wurde indessen nicht veröffentlicht. Dagegen wurde registriert, dass der Ton der Anfrage Gorbatschows wesentlich höflicher war als die vorangegangenen Aufforderungen des Staatspräsidenten. Wie Landsbergis gestern Abend vor der Presse sagte, besteht in Litauen keinerlei Anlass für die Annahme einer Ausnahmesituation. Landsbergis warf allerdings der zentralen sowjetischen Presse vor, eine solche Ausnahmesituation herbeireden zu wollen. Diese Presse könne sich nichts anderes vorstellen, als dass alles, was in Litauen geschehe, von vornherein illegal sei, sagte Landsbergis. Der litauische Sąjūdis-Führer und Parlamentsvorsitzende bewertete die Position Gorbatschows gegenüber Litauen als verhärtet. In diese Position sei der sowjetische Staatspräsident, so Landsbergis, hineingejagt worden von unfähigen Mitarbeitern. Auf eine Frage, ob er die Anwendung von Gewalt gegen die litauische Unabhängigkeit erwarte oder für wahrscheinlich halte, sagte Landsbergis wörtlich, dies würde das Ende der politischen Karriere von Gorbatschow bedeuten. Das Parlament wird sich auch am heutigen Freitag auf Antrag der bereits gewählten Ministerpräsidentin Prunskiene mit der Regierungsbildung befassen. Ursprünglich war der Freitag für sitzungsfrei und für das Gespräch mit den Wählern deklariert worden. Es werden etwa 16 Minister gewählt, nachdem heute ein entsprechendes Gesetz über die Rechte und Pflichten der Regierung angenommen wird. Als außerordentlich wichtige Wahl wurde auch die Ernennung des neuen Generalstaatsanwaltes der Republik Litauen angesehen, der erstmals nicht mehr den Weisungen der Generalstaatsanwaltschaft der UdSSR unterstehen wird. Und er soll so eine entsprechende Resolution des Parlaments dafür Sorge tragen, dass die Gesetze der Republik Litauen auch Geltung erhalten. Landsbergis warf der alten Staatsanwaltschaft vor, ein fremdes ausländisches Recht angewendet und so der Republik Litauen Schaden zugefügt zu haben. Was der 18. März für die DDR war, ist der 25. März für Ungarn ein historisches Datum. Denn auch im Lande der Magyaren finden am nächsten Sonntag zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren freie Wahlen statt. Sie beenden die Ära der kommunistischen Volksrepublik und damit der sowjetischen Fremdherrschaft. Ein neues Parlament soll die Grundlagen für die neue Demokratie schaffen. 8 Millionen Ungarn haben das Recht, ihren politischen Willen durch die Wahl zu bekunden. Ihre Wahl wird allerdings durch die zahlreichen neuen Parteien nicht leichter gemacht. Lothar de Maizière steht für das Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung. Seine lang hinausgezögerte Bereitschaft hat der CDU-Vorsitzende heute gegenüber dem Präsidium seiner Partei bekundet. Als stärkste Fraktion, so heißt es weiter in der Mitteilung dieses Gremiums, werde die CDU die Regierungsbildung vorantreiben. Das Gespräch mit den Liberalen, die heute bereits über Ministerposten nachgedacht haben, ließe auf ein gutes Ergebnis hoffen. Das Koalitionsangebot an die Sozialdemokraten, mit denen gestern am späten Abend ein erster Kontakt ohne Verhandlungsmandat, wie von beiden Seiten versichert wird, vorrangig über die parlamentarische Zusammenarbeit gesprochen wurde, bleibe bestehen. Gleichzeitig beschloss das Präsidium, die CDU werde sich an der Überprüfung der 400 Volkskammerabgeordneten auf eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit nicht beteiligen. Dies sei aus rechtsstaatlichen Gründen nicht zu vertreten, heißt es in der Erklärung, die sich auf den kurz zuvor bekannt gewordenen Brief des Generalstaatsanwaltes in dieser Frage beruft. In einem Schreiben ließ der oberste Anklagevertreter Hans-Jürgen Josef wissen, er lehne eine Mitarbeit an einer generellen Überprüfung aller Abgeordneten ab. Darüber hätten alleine sie selber zu entscheiden. Vor einer Konstituierung der Volkskammer sei ein solcher Vorgang verfassungswidrig, weil dadurch die Immunität der Parlamentarier und ihre Persönlichkeitsrechte berührt würden. Das CDU-Präsidium fügte nach den Worten von Parteisprecher Lück folgende Begründung hinzu. Angesichts des Ausmaßes der Tätigkeit und der mehr als fragwürdigen Praktiken des ehemaligen MFS stünde bei einer generellen Überprüfung zu befürchten, dass damit ein Prozess ausgelöst wird, der nicht der Wahrheit dient, sondern den inneren Frieden in unserem Land ernsthaft gefährdet. Eine Eskalation von Misstrauen, Verdächtigung und Verleumdung dient nicht unserer jungen Demokratie. 6 Millionen Stasi-Akten gehören zur schwersten Hypothek der verfehlten Entwicklung unseres Landes. Eben deshalb hatte der evangelische Bischof der Berlin-Brandenburgischen Kirche, Gottfried Forck, den Vorschlag zu dieser Sicherheitsüberprüfung unterbreitet, damit die Abgeordneten, wie er heute in einem Zeitungsinterview wiederholte, durch neue Vorwürfe weder belastbar noch erpressbar seien. Auch der Bundesnachrichtendienst könnte dann Druck ausüben, meinte Forck zu entsprechenden Meldungen über Kontakte zwischen ehemaligen Stasi-Mitarbeitern und dem BND. Lothar de Maizière hingegen wandte sich auch in einer persönlichen Erklärung gegen eine generelle Abgeordnetenüberprüfung. Deren Folgen seien politisch und moralisch unabsehbar. Zu den Vorwürfen gegen seine eigene Person meinte er, meine Kontakte zu dem MFS gingen nicht über das im Rahmen anwaltlicher Tätigkeit Notwendige hinaus. Ich habe zu keiner Zeit eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, Geld oder sonstige Vergünstigungen erhalten. Eine weitergehende Erklärung dazu wird es von mir nicht mehr geben. Bis heute, 17 Uhr, so hatte Bischof Forck gebeten, sollten die angesprochenen Institutionen, Kirche, Staatsanwaltschaft und Parteien, ihre Vertreter in dieser Sache benennen. Die Liberaldemokraten haben ihren Vertreter bereits nominiert und die Zustimmung ihrer Abgeordneten eingeholt. Die SPD-Fraktion bleibt bei der Meinung, so heißt es in einer Presseerklärung, dass jene, die aktiv und bezahlt bei der Stasi dienten, nicht Mitglieder des ersten frei gewählten Parlaments sein könnten. Sie fordert alle Abgeordneten auf, einer persönlichen Überprüfung zuzustimmen und schlägt die Bildung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf der ersten Volkskammersitzung vor. Die erste Aufgabe der Volkskammer könnte also ein Stück Vergangenheitsbewältigung werden. Jedenfalls wird die Volkskammer über diese Frage befinden müssen. Ganz in die Zukunft gerichtet sind die Bonner Schritte in der Deutschlandpolitik. Bundeskanzler Kohl flog heute nach Brüssel, um die Partner in der EG über die Absichten Bonns und den Fortgang der deutschen Vereinigung zu unterrichten. Um Grenzen geht es auch bei unserem nächsten Beitrag. Und um mehr als das. Moskau will die Souveränität Litauens nicht anerkennen und verschärft den Druck auf Vilna. Heute Abend forderte Moskau sogar alle Diplomaten auf, Litauen zu verlassen. Betroffen sind 2 US-Diplomaten, die das Land bis morgen früh um 6 zu verlassen haben. Washington protestierte. Auch ausländische Journalisten müssen die Baltische Republik verlassen. Zu ihnen gehörte in Vilna bis heute Nachmittag Hans-Peter Riese. Hier sein Bericht. Die Bildung der litauischen Regierung wird mit besonderer Eile vorangetrieben, weil sich die Spannungen zwischen Vilnius und Moskau offenbar erhöht haben. Der Vorsitzende des litauischen Parlaments, Landsbergis, sagte heute Morgen, man brauche möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung, um auf den wachsenden Druck Moskaus reagieren zu können. Die notwendigen Verhandlungen über die Unabhängigkeit seien nicht Aufgabe des Parlaments und seines Vorsitzenden, sondern Sache dieser neuen Regierung, sagte deren Sprecher, der auch mitteilte, es werde neben dem Ministerpräsidenten und seinen 3 Stellvertretern 18 Minister geben. Die wachsende Besorgnis in Vilnius resultiert vor allem aus der Verhaftung eines ehemaligen Soldaten der Sowjetarmee, der nach der Unabhängigkeitserklärung Litauens desertiert war, durch eine Zivilstreife der sowjetischen Kommandantur in Vilnius, wohin der junge Mann dann auch gebracht wurde. Landsbergis, der seine Auslieferung verlangte, erhielt die Auskunft, Die Kommandantur befolge nur Befehle ihrer vorgesetzten Behörde in Moskau. Die Verhaftung wird vor allem auch deshalb so ernst genommen, weil sie im Zusammenhang sowohl mit einem Ultimatum des Kommandeurs des baltischen Wehrkreises steht, als auch einer Anfrage Gorbatschows über die Gerüchte, in Litauen werde eine Freiwilligentruppe aufgebaut. Landsbergis kündigte vor dem Parlament eine Antwort an den Präsidenten der UdSSR für morgen an, wobei bis zum Nachmittag unklar blieb, ob diese Antwort vorher vom Gesamtparlament beraten werden wird. Der Vorsitzende des litauischen Parlaments sagte in seiner kurzen Lagebeschreibung auch, dass man an der Verhaftung des jungen Litauers sehen könne, dass die Sowjetunion nicht nur einen psychologischen Krieg, wie er sich ausdrückte, gegen Litauen führe, sondern auch zur Gewaltanwendung bereit sei. In einem Brief an die Abgeordneten des Volkskongresses in Moskau, der in Vilnius veröffentlicht wurde, hatte Landsbergis dagegen noch einmal die Bereitschaft erklärt, mit Moskau jederzeit in Verhandlungen einzutreten. Unklarheit herrscht weiterhin in Vilnius über die Bewegungen und den Auftrag der sowjetischen Streitkräfte in der Republik. In den Außenbezirken von Vilnius sollen Truppenbewegungen beobachtet worden sein. Am Freitagnachmittag überflog zum ersten Mal ein sowjetischer Militärhubschrauber demonstrativ im Tiefflug die Innenstadt von Vilnius. Dennoch ist die Stimmung in der Stadt nach wie vor gelassen, wenn auch nicht zu übersehen ist, dass die Drohgebärden Moskaus langsam ihre psychologische Wirkung zu entfalten beginnen. Zwischen den ehemaligen Bruderstaaten Ungarn und Rumänien herrscht bitterer Streit. Budapest wirft Bukarest vor, die ungarische Minderheit in Siebenbürgen schutzlos den Horden nationalistischer Fanatiker auszuliefern. Bukarest beschuldigt Budapest, die Unruhen zu schüren. In der Eskalation der gegenseitigen Vorwürfe hat Rumänien heute einen kleinen Rückzieher gemacht. Dazu aus Budapest Gábor Kiszely. Die Bukarester Führung, die in den vergangenen Tagen stets die Budapester Regierung für die blutigen Ausschreitungen rumänischer Nationalisten gegen die ungarische Minderheit in Siebenbürgen verantwortlich machte, hat heute Abend ein beachtenswertes Kommuniqué veröffentlicht. Im Dokument ist keine Rede mehr davon, dass Bukarest im Besitze von Beweisen sei, die die Schürung von Unruhen aus Ungarn her belegen würden. Im Gegenteil. Vielmehr heißt es, die rumänischen Massenmedien seien für die Verbreitung falscher Nachrichten verantwortlich. Die den 2,5 Millionen Ungarn seit Januar dieses Jahres stets versprochene, doch immer wieder hinaufgeschobene Rückgabe der Bildungsinstitutionen soll noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres erfolgen. Indes dauern die Unruhen in Maroșvașa-Retirgu-Mureș an, wo die rechtsextremistische Nationalistenorganisation Vatra Rumianesca in den vergangenen Tagen blutige Terrorakte durchgeführt hat. Auch in Bukarest ist es heute zu Zwischenfällen gekommen. Rumänische Extremisten zerstörten einen ungarischen Kindergarten. In Budapest, wo der Wahlkampf heute um Mitternacht zu Ende geht, hat man das Bukarester Kommuniqué zuerst reserviert aufgenommen. Regierung und demokratische Parteien nehmen einen abwartenden Standpunkt ein, nachdem sie in den vergangenen Wochen von Bukarest einige Male irregeleitet worden sind. Überhaupt erleben die Ungarn die Stunde der Ernüchterung. Nach dem Umsturz in Rumänien ist man hierzulande wieder einmal Opfer eines typischen Wunschdenkens geworden, das das ersehnte Ergebnis bereits als eine Tatsache betrachtet. Während die Regierung allerdings noch rechtzeitig vor der Gefahr der drohenden Ungarn-Verfolgungen warnte, konzentrierten sich die Parteien viel zu sehr auf den Wahlkampf. Auf jeden Fall haben sie in der Beurteilung der Lage Zeugnis von Reife abgelegt. In ihren Stellungnahmen herrscht Besonnenheit, Rachegelüste und Leidenschaften kommen da nicht einmal andeutungsweise vor. Eine Ausnahme bildet die kommunistische Partei, die unbeirrt vom ungarischen Nationalismus redet. Genauso wie ihre Schwesterpartei auf dem deutschen demokratischen Trümmerhaufen, die der Budapester Regierung offensichtlich immer noch nicht verzeihen kann, dass sie im vergangenen Sommer die Westgrenze des Landes für DDR-Bürger geöffnet hat. Jetzt hörte es sich so an, als würde Moskau den auf Unabhängigkeit erpichten Litauern lediglich Daumenschrauben ansetzen und sonst darauf hoffen, dass sich das Unabhängigkeitsbegehren durch Gespräche und Demarschen begrenzen lässt. Doch in den letzten Tagen sah es verstärkt so aus, als würde sich die Krise zwischen Moskau und Vilna eher verschärfen. Und Litauen ist nicht isoliert. Auch Estland meldet sich immer stärker zu Wort. Aus Moskau Hermann Krause. Widersprüchliche Informationen liegen zur Stunde über angebliche Truppenbewegungen im Umkreis von Vilnius vor. Der Präsident der Republik, Landsbergis, hatte die Sitzung des Obersten Sowjets in der Nacht mehrfach mit dem Hinweis unterbrochen, Panzer würden sich auf die litauische Hauptstadt hinzubewegen. Aus diesem Grunde müsste schnellstens ein Verteidigungsminister gewählt werden. Als dann ein bisher politisch relativ unbekannter Kandidat, ein Ingenieur aus Kaunas, präsentiert wurde, der das Aufstellen einer Armee forderte, konnte selbst das von Sayudis beherrschte Parlament sich nicht entschließen, diesen jungen Mann zu benennen. Zudem stellte sich heraus, dass die Panzer und Kampffahrzeuge durch Vilnius in Richtung einer Kaserne einrückten. Von einer Stationierung in der litauischen Hauptstadt kann also keine Rede sein. Verstärkt wurden allerdings in den letzten Tagen Truppeneinheiten des Grenzschutzes, der dem KGB untersteht, um, so heißt es, die Zollhoheit der Sowjetunion zu gewährleisten und einen illegalen Grenzübergang nach Polen zu verhindern. In der hektischen Sitzung des Parlaments, die bis zum frühen Morgen dauerte, verabschiedete der Oberste Sowjet ohne Diskussion eine Erklärung, in der die jüngsten Maßnahmen Moskaus als Fortsetzung der Aggression von 1940 bezeichnet werden. In dem Appell, der an Staatspräsident Gorbatschow gerichtet ist, drückt das Parlament Protest und Bedauern aus und wirft der Sowjetführung vor, die Spannungen zu verstärken. Moskau rufe die Bürger zur Nichtbefolgung der neuen Gesetze auf und schicke Emissäre, die sich in die inneren Angelegenheiten Litauens einmischten. In der Tat reisten gestern mehrere Staatsanwälte in die Baltische Republik, um dafür zu sorgen, dass die vom Kreml angeordneten Maßnahmen auch umgesetzt werden. Wie zu erfahren war, sind mittlerweile mehr als ein Dutzend junger Männer, die nicht zum Wehrdienst antraten oder desertierten, festgenommen worden. In einem Telegramm hatte Gorbatschow Landsbergis aufgefordert, bis heute dafür Sorge zu tragen, dass die Bildung von sogenannten freiwilligen Kampftruppen beendet wird. Dem Erlass des Präsidenten, die Jagdwaffen abzugeben, sind bisher wohl nicht allzu viele Litauer nachgekommen. So berichtet ein Reporter des sowjetischen Fernsehens, dass bisher erst 70 der ca. 30.000 in Litauen vorhandenen Waffen in Sammelstellen abgeliefert wurden. Rätselraten herrscht auch um die Ausweisung zweier US-Diplomaten aus Litauen. Wie in Moskau bekannt wurde, sollen sie ohne entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörden nach Litauen gefahren sein. Die US-Regierung hatte gegen die Ausweisung Protest eingelegt. Gerüchte, dass Litauen für in Moskau akkreditierte ausländische Korrespondenten gesperrt ist, entbehren jeder Grundlage. Währenddessen geht heute in der estnischen Hauptstadt Tallinn der 28. Parteitag der estnischen KPDSU weiter. Auch in der estnischen KP, die 100.000 Kommunisten repräsentiert, sind die Unabhängigkeitskräfte derart stark, dass mit einer Spaltung gerechnet wird. Somit würde eine ähnliche Situation wie in Litauen entstehen. Der größere Flügel der kommunistischen Partei hatte sich dort von der Mutterpartei in Moskau losgesagt, während der andere Teil noch weiterhin auf der Plattform der KPDSU weiterarbeitet. Wer mit wem? Das ist im Augenblick auch die Frage bei den Koalitionsverhandlungen in Ost-Berlin. In dieser Woche ließ sich der Gewinner der DDR-Wahl, die Allianz, zu einem Besuch in Bonn herbei. Doch die Mahnungen und Hinweise Kanzler Kohls konnten die Koalitionäre auch nicht zur letzten Klarheit führen. Was wird die DDR-SPD jetzt tun? Auf welche Koalition wird man sich einigen? Wie geht es voran mit dem deutschen Einigungsprozess? Ein Kommentar von Günter Müchler. Die DDR hat gewählt, doch schon beginnt der Grauschleier des Alltags, die Erinnerung an den Wahltag mit seinem Medienglanz und seiner Hochstimmung zu überschatten. Stasi-Verdacht schwebt über der Volkskammer, um Koalitionen wird gerangelt, ungeniert versuchen die Bonner Parteizentralen, die östlichen Partner vor den Karren ihrer Kampagnen zu spannen. Das alles ist unschön. Es führt den Menschen in der DDR vor Augen, dass Demokratie wohl die beste Staatsform sein mag, aber alles andere ist als eine Harmonieveranstaltung. Eine notwendige Erkenntnis. Sie sollte aber nicht den Blick auf das verstellen, was am vergangenen Sonntag geschehen ist. An diesem historischen Tag ist die friedliche Revolution in der DDR an ihren logischen Zielpunkt gelangt. In den Geschichtsbüchern wird der 18. März gleichberechtigt neben dem 9. November stehen. Unrecht haben Kritiker wie Bärbel Bohley, eine der zwangsläufig tragischen Heldinnen der Revolution, die meinen, mit diesem Wahlausgang sei die Demokratisierung abrupt abgebrochen worden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Demokratie fängt erst an. Sie fängt damit an, dass Niederlagen akzeptiert werden. Akzeptiert werden muss auch, dass Demokratie nicht ständige Bewegung sein kann, sondern Kleinarbeit verlangt, das langsame Bohren dicker Bretter eben. Revolutionären fällt solche Einsicht schwer, zumal deutschen Revolutionären. Frei werden ist alles, frei sein ist nichts, urteilte schon der Philosoph Fichte. Immerhin kann man die Bitterkeit der Unterlegenen verstehen. Es hat den Anschein, als verstieße das Wahlergebnis gegen die geschichtliche Gerechtigkeit. zu kurz gekommen sind nicht nur die Initiatoren der Wende. Auch die Sozialdemokraten, die unter der alten Zwangsherrschaft am meisten gelitten hatten, finden sich auf der Oppositionsbank wieder. Die Parallele zu 1949 ist unverkennbar. Auch damals machte die Überzeugung, historisch an der Reihe zu sein, die Schumacher-SPD allzu siegesgewiss. Aber heute wie damals ging es nicht um Wiedergutmachung. Konzepte für die Zukunft standen zur Abstimmung. Die Mehrzahl der DDR-Bürger votierte für Marktwirtschaft und gegen Sozialismus, für Einheit jetzt und gegen vage Versprechungen mit Rücksicht auf westdeutsche Stammtische. Sie votierte für Kohl und das Abbild der wirtschaftlich erfolgreichen Bundesrepublik. Davon profitierte in Stellvertretung die notdürftig gewandelte einstige Blockpartei CDU mit ihrem alles andere als charismatischen Vorsitzenden. Umgekehrt dankt die Ost-SPD ihre Schlappe den westdeutschen Genossen. Wie einem Verein der Gehörlosen blieb der Bonner SPD bis zuletzt verschlossen, dass sich der Ruf »Wir sind das Volk« längst zum Crescendo »Wir sind ein Volk« verändert hatte. Mahnungen des Ehrenvorsitzenden Willy Brandt wurden als Alterssentimentalität in den Wind geschlagen. Stattdessen setzte die Partei auf Oskar Lafontaine, den Zeloten der Zweistaatlichkeit, mit seinen Appellen an den Sozialneid der Westdeutschen, die in der DDR nur als Bedrohung aufgefasst werden konnten. Für den Kanzlerkandidaten Lafontaine ein schlechter Start, der Zweifel am staatsmännischen Format des Saarländers aufkommen lässt. Der Kanzler kann den Ausgang der Wahl als persönlichen Erfolg verbuchen. Die Kanzlerpartei hofft nun auf ein Ende ihrer Talfahrt. Gleichwohl wird die Partie schwierig. In Kohls Kalkül hat die bürgerliche Allianz zu gut abgeschnitten. Die Ostberliner Sozialdemokraten verweigern die Koalition, die, käme sie zustande, den ohnehin komplizierten Einigungsprozess wenigstens aus den Mühlen des bundesdeutschen Wahlkampfs heraushalten könnte. Dabei steckt die Ost-SPD in der Klemme. Gegen den Wunsch nach Mitgestaltung steht eine unglückliche Koalitionsaussage des Wahlkampfs, steht auch die Bonner SPD-Baracke, die zur Enthaltsamkeit drängt. In der Opposition aber riskiert die SPD, ununterscheidbar zu werden von der gleichfalls opponierenden PDS. Die Bereitschaft der Ostberliner Sozialdemokraten zu punktueller Zusammenarbeit mit der künftigen Regierung zeigt, dass sie diese Gefahr erkannt haben. Vor großen Schwierigkeiten steht freilich auch die siegreiche Allianz. Sie ist personell kaum vorbereitet auf die Regierungsverantwortung. Ein Sonderproblem stellt die Absonderung der DSU dar. Deren Patronin, die bayerische CSU, bereitet sich 14 Jahre nach Kreuz darauf vor, auf dem Umweg der deutschen Vereinigung doch noch zur vierten Partei zu werden. Dies alles lässt ahnen, wie wenig stabil das Hoch der Kanzlerpartei nach dem 18. März ist. Entscheidend wird sein, das Vertrauen jener Bürger nicht zu enttäuschen, die jetzt mit der Devise Einheit sofort gewonnen werden konnten. Der nächste Stimmungstest ist mit der Kommunalwahl am 6. Mai schon vorprogrammiert. Da wird sich zeigen, ob aus Erstwählern Stammwähler geworden sind. Günter Müchler kommentierte. Gorbatschow hatte in dieser Woche zusätzliche Maßnahmen verhängt, mit denen sichergestellt werden sollte, dass die Souveränität der Sowjetunion auf dem Gebiet des jetzt als unabhängig firmierenden Litauen gewahrt bleibt. Sonderlich beeindruckt waren die Litauer von diesem Säbelrasseln nicht, auch nicht, als Panzer der Sowjetarmee durch litauische Straßen fuhren. Der Außenminister Schewardnadze hatte jegliche Gewalt in der Lösung des Konflikts mit Litauen ausgeschlossen. Was passiert jetzt in Litauen? Ein Kommentar von Alexander Korab. Zwischen Moskau und Litauen ist eine seltsame, ungleiche, gefährliche Kraftprobe im Gange. Sie wird überall in der Welt mit Spannung, aber auch mit Bange verfolgt. Der Konflikt ist einerseits schlimm, andererseits grotesk. Während Namibia in Afrika unter Applaus von Ost und West die lang ersehnte Freiheit feiert, wird dem alten europäischen Land Litauen das gleiche Recht verweigert. Und zwar durch den Mann, der in den Augen der Welt zu Recht als Vater der freiheitlichen Reformen gilt, durch Michail Gorbatschow. Das Tauziehen zwischen Moskau und Vilna dauert bereits seit dem 11. März, das heißt seit der Proklamierung Litauens zur unabhängigen, souveränen und demokratischen Republik. Noch vor einem Jahr bestand die Chance, den Austritt Litauens aus der Föderation der 15 Unionsrepubliken zu verhindern, allerdings für den Preis der Umwandlung der UdSSR in eine Konföderation von gleichberechtigten Teilstaaten. Gorbatschow verpasste diesen Zeitpunkt und Litauen entschloss sich daraufhin, eigene Wege zu gehen. Ihm wird wohl bald Estland und danach Lettland folgen und unten im Süden an den Gestaden des Schwarzmeers bereitet sich Georgien für eine weitere Sezession. Das letzte Kolonialreich der Geschichte löst sich in dramatischen Zuckungen auf und niemand kann diesen historischen Prozess verhindern. Moskau versucht freilich, die Auflösung zu verzögern. Das haben früher alle Kolonialmächte getan und überall ohne Erfolg. Es wäre seltsam, wenn Moskau in dieser Hinsicht mehr Glück und Geschick haben sollte. Allerdings gibt es zwischen den anderen inzwischen versunkenen Kolonialgebilden und demjenigen Sowjetrusslands gravierende Unterschiede. Die westlichen Kolonialmächte waren von ihren Kolonien durch gewaltige Entfernungen getrennt. Das sowjetrussische Kolonialreich ist kontinentaler Art. Seine Kolonien sind überall auf dem Land weg leicht zu erreichen. Und das kompliziert natürlich den Befreiungsprozess. Und die andere Besonderheit besteht darin, dass die westlichen Metropolien industrialisiert waren und aus den Kolonien lediglich ihre Rohstoffe bezogen. Im sowjetischen Fall ist es mit wenigen Ausnahmen wie etwa Mittelasien umgekehrt. Das russische Mutterland liefert Rohstoffe und die Kolonien die Industrieprodukte. Das gilt auch im Fall Litauen. Die Abschnürung der Republik von den lebenswichtigen Rohstoffen könnte die emanzipierte litauische Republik zur Kapitulation zwingen. Vorerst aber hat Moskau zu dieser Waffe in Gestalt der Wirtschaftsblockade noch nicht gegriffen. Man beschränkt sich auf massive Einschüchterungen und Drohgebärden. Doch die bereits jetzt eingetretene Eskalation ist bedenklich. Litauen hat auf seiner Seite das Recht, aber Moskau hält in der Hand die Waffe der Macht. Gefährlich ist auch die Steigerung der Propaganda des Hasses gegen die Litauer in den russischen Massmedien, in Presse, Funk und Fernsehen. Gorbatschow steht offensichtlich unter einem massiven Druck der konservativen russischen Kräfte, vor allem der Generalität in der Sowjetarmee, aber auch des Parteiapparates. Er versucht mit seinen Vollmachten als Staatspräsident die litauische Republik zum Einlenken zu bewegen. Aber Litauer sind durch ihre fast legendäre Charakterfestigkeit und Prinzipientreue seit Jahrhunderten bekannt. Auch das schwächt die Aussichten auf eine baldige Kompromisslösung. Andererseits, Gorbatschow müsste wissen, dass Gewaltanwendung gegenüber diesem kleinen, tapferen katholischen Volk schlimme Folgen für die von ihm eingeleitete und bereits mit großen Erfolgen gekrönte Aussöhnung mit der westlichen Welt, vor allem mit den Vereinigten Staaten, aber auch mit dem Vatikan haben würde. Alexander Korab kommentierte. In der Nacht zu Mittwoch... Der strahlende Wahlsieg der Union am vergangenen Sonntag, er hat keine strahlenden Siege hervorgebracht. Denn von einem einig Vaterland, das sich nun mit vereinten Kräften daran macht, die anstehenden Probleme zu bewältigen, kann keine Rede sein. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Politiker im Zweifel mehr an ihre persönlichen und parteipolitischen Interessen denken, als an die Sache selbst, in diesen Wochen und Tagen wird er erbracht. Nun ist es vor allem an Helmut Kohl, aus der verfahrenen Situation wieder herauszukommen. Eine Zwischenbilanz zur Deutschlandpolitik von Helmut Lindemann. Als die Unionsparteien am vergangenen Sonntag bei der Neuwahl der Volkskammer ein alle Welt überraschendes, gutes Ergebnis errungen hatten, sprachen nicht wenige Leute von einem Triumph Helmut Kohls. Dieses Urteil zu übernehmen, zögerten am nächsten Tag selbst solche Medien nicht, die sonst als Kritiker oder Gegner dieses Bundeskanzlers bekannt sind. Nach einer Woche ist das Triumphgeschrei verstummt und im Regierungslager selber einer tiefen Nachdenklichkeit gewichen. Es dürfte daher an der Zeit sein, eine Zwischenbilanz der Deutschlandpolitik eben dieses Helmut Kohl zu ziehen. Ja, eine Bilanz seiner ganz persönlichen Politik, mit der er zunächst die Freunde, Partner und Schutzmächte der Bundesrepublik verprellt, dann einen sensationellen Wahlsieg errungen hat und nun in eine Sackgasse geraten zu sein scheint. Der Königsweg zur deutschen Einheit, von dem Kohl so pathetisch geschwelgt hat, droht sich als eben jener Holzweg zu erweisen, den politische Gegner wie Oskar Lafontaine frühzeitig darin erkannt zu haben glaubten. Geht man diesem merkwürdigen Verlauf auf den Grund, so findet man die Hauptursache darin, dass Helmut Kohl die Herstellung der deutschen Einheit von Anfang an zur Chefsache, zu seiner ganz persönlichen Politik erklärt hatte. Dahinter steckte der Ehrgeiz, als ein zweiter Bismarck in die Geschichte einzugehen, als Kanzler der deutschen Einheit, wenn es denn schon nicht Kanzler der Wiedervereinigung heißen durfte. Anders als sein sonst gern beschworener Politgroßvater Adenauer, dem es schon widerwärtig war, die Elbe ostwärts zu überqueren, wollte der Oggersheimer nach Ostland reiten. Allerdings nicht im Sattel eines feurigen Schlachtrosses, sondern auf dem Führersitz einer Dampfwalze, mit der er alle politischen Hindernisse und Widerstände einebnen zu können glaubte. Am Abend des vorigen Sonntags schien ihm das gelungen zu sein. Wieder einmal trug der Schein. Inzwischen häufen sich geradezu die Anzeichen dafür, dass ein so schwieriges Vorhaben wie die Vereinigung der reichen und saturierten Bundesrepublik und der wirtschaftlich und politisch heruntergekommenen DDR eben nicht im Hauruck-Verfahren zu bewerkstelligen ist. Schon nach wenigen Tagen kam es knüppeldick. Der von Kohl erzwungene Dreibund aus der Blockpartei CDU, der in München gezeugten DSU und dem demokratischen Aufbruch ist nicht bereit, sich zu verschmelzen. Die drei liberalen Grüppchen wollen ebenfalls vorläufig getrennt bleiben. Die SPD will nicht mit der DSU koalieren. In der Frage der Übersiedler hat die harte Wirklichkeit die Bundesregierung gezwungen, das zu tun, was sie noch vor kurzem, als Lafontaine es forderte, wie den Gedanken eines vaterlandslosen Gesellen von sich gewiesen hatte. Vor allem aber türmen sich immer mehr Schwierigkeiten vor dem auf, mit dessen Versprechen Helmut Kohl vor allem die Wahl gewonnen hat, die so gut wie sofortige Errichtung der Währungsunion. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass diejenigen Bürger der DDR, die den Unionsparteien ihren Wahlsieg beschert haben, nicht diese Parteien, ja nicht einmal Helmut Kohl, sondern die von diesem versprochene D-Mark gewählt haben. Wobei vorwerfbar nicht etwa die Stimmabgabe der DDR-Deutschen, sondern die leichtfertigen Versprechungen westdeutscher Politiker und zumal des Bundeskanzlers sind. Da er nicht mehr sicher sein kann, dass er aus der nächsten Bundestagswahl wieder als Kanzler hervorgehen werde, wollte er sein Bismarck-Ziel noch vorher erreichen. Nicht wie jener große Vorgänger mit Blut und Eisen, sondern mit Wohlstand und Währung. Dass Kohl nichts von Wirtschaft versteht, darf man ihm nicht vorwerfen. Dass er aber wiederholte Warnungen erfahrener Finanzpolitiker, so noch vor wenigen Tagen Wilhelm Nölling, Präsident der Landeszentralbank Hamburg, in den Wind schlägt, wird man ihm nicht verzeihen. Allerdings versucht Kohl seit kurzem eine Wende zu vollziehen und die von ihm erzwungene Entwicklung zu bremsen. Selbst wenn das gelänge, wäre von dem Schaden, den die Dampfwalze angerichtet hat, vieles nicht mehr gut zu machen. Im wahrsten Sinne auf der Strecke geblieben ist nicht nur die große Chance, die sich der deutschen Politik mit einer klugen, einvernehmlichen Nutzung der Zweistaatlichkeit geboten hätte. Schlimmer noch ist die Zerstörung der Hoffnungen und Erwartungen jener aufrechten Deutschen in der DDR, die in und mit ihren Bürgerbewegungen die Revolution im Herbst 1989 ermöglicht hatten. Sie hegten gewiss nicht den Wunsch, die Abhängigkeit vom SED-Regime einzutauschen gegen die Abhängigkeit von der wirtschaftlich übermächtigen Bundesrepublik. Sie hegten den Traum von einer Basisdemokratie ohne die autoritäre Manipulation, der sie sich nunmehr ausgesetzt sehen. Die Zwischenbilanz von Kohls Deutschlandpolitik sieht nicht gut aus. Wer in der Führungsspitze der Bonner Union hätte das am Wahlabend wohl gedacht? Das Mindeste, was Kohl hinnehmen muss, ist das, was seine Partei im Straßenverkehr erbittert ablehnt. Ein Tempolimit. Dann stellt man fest, das Land ist wieder dort, wo es nach dem Krieg angefangen hatte. Eine demokratische Republik mit mehr Parteiensystem und freien Wahlen. Diese ersten Nachkriegswahlen am 6. November 1945 brachten Ungarn einen überlegenen Wahlsieger. Die Partei der kleinen Landwirte errang mit 57% die absolute Mehrheit. Das Wahlresultat von 1945 war alles andere als das Wunschergebnis der Kommunisten gewesen. Sie wollten in dem durch den Krieg zerrütteten Ungarn einen Staat nach sowjetischem Vorbild aufbauen und wurden dabei unterstützt durch die Besatzungsmacht. Die Rote Armee hatte seit Sommer 1944 Ungarn besetzt. Erst im Herbst 1947 wird ein Friedensvertrag geschlossen. Ungarn hatte schließlich im Zweiten Weltkrieg Hitler-Deutschland unterstützt. Im Sommer 1948 übernehmen die Kommunisten die Macht. Ein Jahr später wird die Republik zur Volksrepublik deklariert.